Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Hackbeat. Heute ist der 9.1.2020. Wir befinden uns im Phonodrom. Der Brexit ist immer noch nicht vollzogen. Ja, der wird aber bald vollzogen. Aber wir schaffen es noch vor dem Brexit, den Bar-Konvent 2019 abzuarbeiten. Genau. Und wir haben keine Forderung an die EU, vielleicht nur fürs Protokoll. Ja, genau. Aber es gibt wieder Warnungen, Gesundheitswarnungen. Wir werden heute über Alkohol sprechen. Wir werden auch O-Töne hören, wo Leute über Alkohol sprechen. Aber wir werden nur Wasser trinken. Genau. Das ist es. Über Alkohol sprechen und Wasser trinken, ist das nicht schade? Genau. Aber wir haben nichts zum Thema hier. Mhm. Muss sich auch ändern. Ja. Das war unser heutiges Thema ist? Tequila Mezcal. Genau, Tequila Mezcal. Und wir haben keinen Tequila und keinen Mezcal hier. Aber wir kennen inzwischen diverse Getränke. Mhm. Im Barkonvent haben wir das eine oder andere probiert und uns leiten lassen. Mhm. Ja. Und vielleicht sollten wir am Anfang, obwohl das in unserem ersten O-Ton auch ausführlich erklärt wird, doch nochmal sagen, ganz kurz. Was ist Tequila? Was ist Mezcal? Es ist auf jeden Fall beides eine agavehaltige Spirituose oder eine Spirituose aus Agave. Ja. Als Mezcal darf man nur bestimmte Agavensorten benutzen. Für den Mezcal. Genau. Mezcal ist eigentlich der Oberbegriff. Genau. Tequila ist der Name einer Stadt und da kommt eben auch dieser Agavenschnaps her. Genau. Deshalb ist Tequila sozusagen, kann man dem Mezcal unterordnen. Auf der Barkonvent hat uns jemand gesagt, jeder Tequila ist ein Mezcal, aber nicht jeder Mezcal ist ein Tequila. Genau. Also genau genommen ist das Hauptproduktionsgebiet des Mezcal so in der Gegend um die Stadt und Region Oaxaca und Tequila und die Region heißt Jalisco, auch in Mexiko und es gibt also verschiedene Orte, jeweils auch, die noch zu dem Einzugsgebiet Tequila gehören und es gibt halt verschiedene, also es ist nicht nur Oaxaca, sondern eben noch andere Orte, aus denen das Getränk Mezcal kommt. Und aber Mezcal ist auch der mexikanische Oberbegriff. Genau. Und du hast es richtig gesagt, agavenhaltig, denn das hat mich auch überrascht und das werden wir dann auch noch im O-Ton genauer hören. Es kann auch andere Alkohol noch mit dabei sein, gerade bei den etwas preiswerteren Sorten, denn, das muss man auch wissen, Agaven, gerade die besonderen, aus denen man das macht, da kann man auch nicht jede Agave nehmen. Die blaue Agave. Schon, genau. Aber man nimmt eben diese blaue Agave. Die sind teuer und die werden halt immer teurer, immer weniger. Und die werden immer teurer. Und von daher billigen Tequila Mezcal oder sagen wir jetzt einfach Mezcal gibt es eigentlich nicht. Und wenn es ihn doch gibt, dann liegt das daran, dass man eben anderen Alkohol, insbesondere aus Zuckerrohr gewonnenen Alkohol, genau, dazugeben kann. Ja. Das ist auch per Gesetz so geregelt, genau, ja, dass man das machen kann. Also man glaubt es nicht, dass die Tequila ja, dass der Tequila extrem stark in Mexiko reglementiert ist. Mhm. Da gibt es ein Institut dazu, das ist ganz, ganz stark reglementiert und steuert. Auch recht harsch und scharf, also muss man wirklich sagen. Da gibt es keinen Spaß, wenn man da irgendwas falsch macht und sich nicht an das Abkommen da hält. Da gibt es richtig, richtig Ärger. Naja, also es ist ja auch richtig. Also wenn man ein Qualitätsprodukt herstellen will, dann muss man das stark kontrollieren, gerade im Bereich von Drogen und in diesem Fall legale Drogen. Denn sonst wird alles auf den Markt geworfen und dann ist irgendwann der Ruf ruiniert und keiner kauft das mehr. Genau. Ja? Und dann, das ist auch eigentlich das, was der Ruf, der dem, gerade dem Tequila insbesondere, auch anhängt, dass es eben irgendwie Fusel sei, ja. Und, ne? Was eigentlich gar nicht der Fall ist. Obwohl, wenn natürlich viel anderer Alkohol dabei ist, dann ist es halt auch wirklich nicht so hochwertig. Und man schmeckt auch den Unterschied. Also ich kannte das ja gar nicht. Ich habe praktisch nie getrunken. Und wir hatten also einige sehr edle Mezcals gerade auf dem Barkonvent probiert. Und die sind richtig lecker dann auch, muss ich wirklich sagen. Aber auch richtig hochpreisig. Dann sagte der ja auch, der eine da, du erinnerst dich, ja, bitte. Einen handgemachten. Der handgemachte, nachhaltige, ja, Flasche, so von 60 Euro aufwärts. Und das war noch die einfachere Variante. Und dann habe ich schon gedacht, meine Güte, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da, wenn der lecker ist, ist der auch teuer. Ja. Ja, muss man mal so sagen. Aber wir haben auch gute getrunken, die nicht so teuer sind, muss man auch ganz fair sagen. Das ist ja auch immer eine Geschmackssache. Du redest ja gerade von einem, der extrem nachhaltig hergestellt wurde. Ja, das kam auch noch dazu. Die Herstellung ist möglicherweise nicht immer so nachhaltig und da gab es halt eine Marke, die sich besonders darum bemüht hat, eben also das voll nachhaltig zu machen, in jeder Hinsicht. Und dann steigt natürlich der Preis auch. Ja. Aber das Ergebnis spricht für sich. Ja, definitiv. Muss man auch bedenken, dass vielleicht in den viele werden jetzt hören Tequila und werden genauso ein Trauma haben wie vielleicht meine Person. Die 70er, 80er und auch Anfang 90er war natürlich gerade in speziell in Deutschland der Markt für einen speziellen Tequila, der mit dem Hut. Den wird es auch gleich noch gehen im ersten Gespräch. Das ist der mit dem, also wenn der Hut rot ist, dann ist das der mit dem Rum. Also Zuckerrohr. Also Rum, ja schon. Genau, und da gab es natürlich eine sehr, sehr hohe Trinkkultur, auch eine sehr hohe Shotkultur. Das heißt, der wurde dann nicht traditionell getrunken, also die Variante mit, wir kennen es bestimmt einige, Zitrone und hier, wie heißt das, Salz, und eine andere Variante war irgendwie Orange und Zimt, also hat eigentlich gar nichts so mit der typischen mexikanischen Trinkkultur zu tun. Das ist auch gar nicht, das gerade mit dem Salz, das ist doch schon, man hat es bloß anders gemacht, natürlich haben die viel geschwitzt und haben auch Salz gebraucht, klar. Aber natürlich wurde es nicht so zu sich genommen wie hier in der Schottkultur, das ist auf gar keinen Fall. Und genau, aber ich glaube, da kann uns gleich mal unsere erste Gästin vielleicht auch etwas mehr dazu sagen. Ne? Ja. Also wir waren vielleicht, wie ist es passiert? Wir waren beim Stand von Barco. Barco kennt man vielleicht nicht so als Brandname. Das ist eine Firma aus Hamburg, 200 Angestellte. Aber die vertreiben den, glaube ich, Deutschland bekanntesten Tequila, Sierra Tequila. Und sie ist Global Brand Ambassador im Bereich Mezcal für Barco und speziell natürlich auch dementsprechend für die Tequila Brands. Da gibt es also verschiedene Qualitätsstufen, also angefangen mit der Grundqualität, der mit dem roten Hut, bis hin zu ganz tollen weiteren Produkten und auch zu anderen Spezialitäten aus Agaven, mit diesen Agaven-Kaffee-Likör. Hätte ich gar nicht gedacht. Also ich bin ja sonst nicht so. Also wenn du mit Baileys kommst oder so, finde ich ja immer ganz furchtbar. Aber dieser Milenario-Kaffee, oh, der war schon lecker. Das war auch kein Baileys in dem Sinne. Man stellt sich da so einen schlammerigen Baileys vor, so süß, aber der hatte wirklich, der Milenario Café schmeckt wirklich nach Alkohol und Kaffee. Also war wirklich eine Überraschung für mich vom Geschmack her. Kann ich sehr empfehlen. Ja, also es ist wirklich, wir haben da gut probiert und dann kamen sie zum Schluss mit der Überraschung quasi. Und ich war im ersten Augenblick, habe ich gedacht, oh, wir haben jetzt so viel probiert und so viele tolle Sachen. Und so viel Gutes. Und, dachte am Anfang, es passt so gar nicht. Das also, passt so gar nicht, dachte ich auch. Das kann jetzt nicht irgendwie ins Konzept mit rein. Aber da muss man sagen, Katrin, super Job gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, uns dann nochmal nachhaltig überzeugt, dass das wirklich toll ist. Letztlich auch von diesem Millenario Café. Ja, das war wirklich ganz toll. Ja, sie hat das ja auch, das werden wir gleich noch hören, so richtig auch in dem, also so dramaturgisch aufgebaut. Mhm. Muss man super sagen, war dritter Messetag, sie war auch schon ziemlich durch. Ja. Wir hatten am ersten und zweiten Tag mit ihren Kollegen von ihm den Termin vereinbart und sie wusste gar nicht, was auf sie zukommt und kam dann zu uns und hat uns da durch die Produktportfolio geführt und muss sagen, sie ist einfach auch eine tolle Rednerin. Ja, sie kann das und sie hat da wirklich einen ganz tollen Job gemacht und das möchte ich auch noch dazu sagen, sie ist Kulturwissenschaftlerin und Romanistik studiert, ich sag ja. Ja, aus denen kann auch noch was werden. Aus den Leuten wird was. Ja. Und wer auch ihr folgen möchte, sie hat auch einen Instagram-Account, da ist sie auch, haben wir verlinkt. Ist auch sehr aktiv. Da sieht man auch mal, was so ein Leben als Brand Ambassador in diesem Bereich hat. Nee, so. Das ist auch ein anstrengender Job, das muss man sagen. Aber sie macht das wirklich sehr, sehr professionell. Ja. Also ich habe wenige Leute gesehen, die das mit der gleichen Professionalität machen und eben auch auf alle Leute eingehen. Na, auch wenn du denkst bei Coca-Cola. Ja. Die haben uns doch abserviert. Ja. Die haben wir nach Strich und Faden abserviert. Mhm. Podcaster, das war irgendwie unter deren Würde, aber auch in so einer frechen Art abserviert. Mhm. Also das denkt man gar nicht. Also von daher habe ich mir dann vorgenommen, deren Produkte auch nicht mehr so intensiv zu nehmen. Ja. Aber hier, Das war rundum perfekt und kann ich also wirklich nur sagen. Auch wirklich sehr angenehme Gesprächspartnerin, muss man einfach sagen. Vielleicht können wir es auch gleich spoilern. Wir haben uns mit Katrin Abels hier in Berlin nochmal getroffen. Ja. Das heißt, wir, Maha konnte leider nicht. Ich war da leider kurzfristig dienstlich verhindert. Aber ich denke, dass Peter mit seinem Charme und Melone kann das sowieso was bestens gemacht hat. Genau, und es wird quasi nochmal anschließend nach dieser Folge nochmal eine intensive Sonderfolge. Intensive Tequila-Folge gehen, wo wir quasi nochmal nicht speziell auf das Produkt Sierra eingehen, auf das Thema Mezcal und Tequila allgemein. Und Katrin wird uns ganz, ganz viele Hintergrundgeschichten von der Produktion bis hin in die Flasche wird uns nochmal ganz, ganz tolle Sachen erzählen, ganz viele Fragen beantworten und ich denke, das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Folge. Sie ist nicht kurz, ich warne euch schon mal vor, aber der Informationsgehalt ist extrem hoch. Also ich kann jedem nur empfehlen, wer sich für dieses Thema interessiert, hört diese Folge und ihr werdet anschließend mit einem großen Wissensvorsprung aus dieser Folge wieder rauskommen. Ja, ich denke schon aus dieser Folge, denn der O-Ton, der ist ja auch schon sehr lang, das habe ich ja auch schon mal eine Vorwarnung, aber rundum interessant, also das wird jetzt spannend. Genau. Dann würde ich sagen, Katrin, los geht's. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch gemerkt, dass die Frau hat richtig Ahnung und kann auch das ganz toll erzählen und ganz toll beschreiben, was wir da vor Ort getan haben. Also da nochmal Hut ab, hat uns extrem gut gefallen. Ja. Ja, also wir sind natürlich dann noch bei anderen gewesen, wo wir nicht immer Interviews gemacht haben, also zum Beispiel an dem Stand, wo wir diese nachhaltige Sache da hatten. Ich hätte auch gerne ein Interview gemacht, nur das war jetzt schon irgendwie am letzten Tag und hatten da sehr viele andere Termine und wir konnten das nicht mehr unterbringen und der war auch gestresst und dazu kam, dass es auch noch an einer Stelle war, an der es auch, an der man nicht gut innehalten konnte. Das war so mitten im Gang. Durchgangsstelle, Also ich muss sagen, bei Sierra, also bei Bachco war es ja auch eigentlich nicht besser, weil wir standen, die hatten einen relativ großen Stand. Die hatten einen großen Stand, da waren wir immerhin am Stand. Ja. Also da konnte man uns jetzt nicht wegschieben. Ja, das stimmt. Wenn du halt mitten im Gang stehst, ja. Und dann will dann plötzlich irgendwie, war ja auch der letzte Tag, jemand mit so einem Gläserwagen durch oder auch ein Kamerateam oder so, ja, dann musst du halt die Aufnahme unterbrechen. Ja. Das ist ja auch doof. Das stimmt, also, ja. Aber ich bin auch total wieder fasziniert, gerade bei Barco, da war ja hinter uns waren ja drei Bartender am Werkeln und wir standen an einem von acht Tischen. Also da war ja, wo wir das Interview geführt haben, war ja wirklich Highlife. Und ich finde, mit dem Mikrofon-Setup, was wir da hatten, ist es wirklich sehr angenehm. Das zu muss hören. Man auch sagen. Also, das muss man auch sagen. Also das hat sehr gut geklappt. Also ich glaube, die Leute ist es gar nicht so bewusst, wie, also was diese Mikros da rausgeholt haben, weil wenn wir praktisch da zusammen standen und haben uns unterhalten, das ist Konzertlautstärke. Wir haben uns da also nicht anbrüllen müssen, aber schon mit etwas lauterer Stimme wir uns unterhalten müssen oder demjenigen ins Ohr reden, weil es war wirklich halt Highlife. Und dass wir das quasi mikrofoniert bekommen haben und das wirklich in hörbar ist und also ich bin nach wie vor total begeistert. Ja, genau. Gut, dann waren wir ja anschließend bei einer weiteren Marke. Ja. Und zwar bei Altos Tequila. Na, ich will dich jetzt nicht verbessern. Ja. Denn Altos ist nicht die Marke. Das ist der Name. Altos ist der Name des Produkts. Ja. Eigentlich ist die Marke Olmeca. Olmeca, stimmt, genau. Aber sie haben ja nochmal so einen Edelbranch. Also Olmeca ist auch schon seit längerem, also praktisch ist der führende Tequila aus Jalisco, traditionell auch. Und sie haben sich dann überlegt, wir machen nochmal so eine besonders gute Marke. Also wirklich so mit internationalem Standing und auch so ein bisschen für die Bar-Szene ausgerichtet. Also so sozusagen das Top-Produkt. Und das haben sie Altos genannt. Mhm. Altos, ne, kennen wir ähnlich. Und einer unserer Lieblingswinzer. Nennt seine Topweine auch Altum, lateinisch hoch eben, in diesem Fall spanisch hoch, nur im Plural, Altos. Und da werden halt besondere Agaven genommen, die wohl auch aus höher gelegenen Gänge kommen und die halt auch wirklich mehr Stress haben, die bräuchten auch besseren Geschmack. Genau, und die dann auch in auch einer schönen Flasche kommen. Ja, also das ist wirklich dann auch nochmal ein ganz besonderes Destillat. Genau, und da hast du ja mit Jesus das Interview geführt. Haben wir ja auch ein Foto in unserem, also wer jetzt nochmal nachschaut vom Balkon, wird die Fotos in unserem Instagram-Account. Ja. Da sieht man Jesus auch. Genau, dem war sehr kalt. Es war für die Jahreszeit. Das war interessant. Ja. Für uns war es warm. Es war ja Anfang Oktober und es war ja tolles Wetter eigentlich. Man merkt halt dann auch irgendwie den Klimawandel. Es war ja warm. Und er hatte, muss man immer noch mal eine Jacke anziehen. Seine dünne Daunenjacke die ganze Zeit. Also man merkt, dass, Jesus sieht auch gut aus. Deshalb noch, guckt euch unbedingt. Das war auch der Grund, warum machen das Interview. Foto. Naja, das ist ja der Cheerleader-Effekt. Genau. Ne? Ja, ja. Also ich habe mich fotografieren lassen im Gespräch mit Jesus und schon sehe ich schöner aus. Das färbt halt ab. Naja, also wirklich und auch jemand, der sehr, sehr gut erzählen kann, der sich eben auskennt, aber eben aufgewachsen ist, eben auch im Süden der USA, also in Nordkalifornien. Also auf der anderen Seite der Grenze, deshalb eben auch perfekt Englisch kann, also amerikanisches Englisch, das war ja auch in die Schule gegangen und so, also gehört halt sozusagen zur High Society in Jalisco. Genau. Plus seine Familie hat schon das Unternehmen seit vielen, vielen Generationen. Ja, genau. Das heißt also, er ist natürlich ein Nachkommen des Firmenimperiums, nennen wir es einfach mal so, in den USA aufgewachsen. Naja. Seine Wurzeln nach Mexiko niemals verloren. Ja, weil die sich's leisten konnten. Ja, klar. Sie da hier, was sollen wir hier? Oh, sind wir doch in den USA besser aufgehoben, genau. Und dementsprechend war das Interview auch dann in sehr guter englischer Sprache. Wir hatten ja auch andere Effekte auf der Wir hatten andere Effekte, das haben ja unsere Hörer schon gehört. Aber bei ihm ist es halt flawless. Also ja. Er macht einen Mexikaner, also optisch sieht er wie ein Mexikaner oder wie so ein Südländer. Also könnte auch ein Südamerikaner sein, irgendwie Argentinier oder sonst irgendwas, macht schon den Eindruck. Mhm. Aber vom American English merkt man eindeutig, dass der. Nö, und auch von seiner ganzen Art. Das ist halt ne, diese Gesprächigkeit und das eben auch, ja, dass man eben auch das mit dem Marketing so ein bisschen locker beherrscht. Mhm. Also, das ist schon, also hört er ja. Hört euch das einfach an, dann ist das klar. Genau. Dann würde ich sagen, Jesus, Ton ab. Zurück sind wir. Ja. Tolle Produkte, wir haben alle probiert. Mhm. Auch einen Cocktail hat er uns gemacht, gell? Mhm. Ja, war auch sehr lecker. Sein mexikanischer Kompagnon. Mit dieser Limonade. Genau. Die speziell eben für das Mixen für Tequila geeignet ist und die eben dann auch noch so eine rosa Farbe hat. Mhm. Das sah auch super aus. Also das ist einfach, da kommt eben alles zusammen. Geschmack und Aussehen, alles ist schon gut. Also super für die Barszene, das war so ein Grapefruit. Ja, Grapefruit, deshalb diese rosa Farbe. Und auch irgendwie mit natürlichen natürlichen Stoffen. Es war, ich weiß nicht, was für ein Brand das war von der Limonade. Ja, das kam irgendwie ganz woanders her. Ja, ja, das war, ich hatte auch gedacht, dass es irgendwie aus Mexiko ist oder irgendwas. Mhm. Aber war es nicht, es war irgendwo anders her. Aber passte wirklich sehr gut dazu. Es war, ich meine, die Limonade an sich war schon, ja, schon lecker. Wir hatten ja dann noch echte mexikanische Limonaden später probiert. Mhm. Die haben ja eigentlich alle nicht geschmeckt. Die Mexiko-Cola fand ich super. Die Cola, ja, genau. Die Cola war gut, aber die anderen waren, also diese Fruchtlimonaden fand ich alle zu süß. Also der Zuckeranteil so. Ja, sehr hoch, ja. Und hier war das jetzt nicht so. Also jedenfalls nicht vom Eindruck her. Also genau. Das mit dem Tequila war schön. Ich habe gerade mal nachrecherchiert. Die Limonade heißt 3 Cents Pink Grapefruit Soda und kommt aus Griechenland. Genau. Das kannst du vielleicht noch verlinken. Und dafür nimmst du den, ich lösche mal einen Link, der ins Leere führt. Ja, ich habe gerade gesehen, habe ich auch gerade gemerkt. Und den anderen tu doch bitte rein, weil die Limonade an sich gut ist. Ja. Und ich finde, wenn jemand jetzt sagt, naja, was soll's mit dem Tequila, aber Grapefruit-Limonade möchte ich jetzt mal trinken. Mhm. Also die lohnt. Die lohnt. Die war ist eben auch nicht so süß. Genau, war nicht so süß, obwohl ich das eigentlich nicht gedacht habe, weil die griechischen Limonaden sind normalerweise immer, da denkst du, fallen dir gleich die Zähne aus. Ja. Aber die war wirklich sehr, sehr vernünftig. Und wie gesagt, passt wie die Faust aufs Auge für den Mezcal oder Tequila. Das ist ja Tequila, das ist ja Jalisco, ist ja die traditionelle Tequila. Gegend. Also Jalisco ist die Region, wo, glaube ich, auch die Stadt Tequila liegt. Und der Ort ist keine Stadt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also unbedingt probieren. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit der. Kann man in Deutschland auch bekommen, wir haben mit dem Link. Ja. Link. Und das ist wirklich mal was Besonderes. Genau, mal im nächsten Griechenland-Aufenthalt auf jeden Fall auch mal gucken, ob es das da gibt. Wenn ja, auf jeden Fall probieren. Das ist echt tolles Produkt. Oder vielleicht kann man solchen Firmen wie diese Frisoda-Leute da mal, vielleicht kann man die stimulieren als nächstes Produkt, weil die ja immer so besondere Produkte haben wollen. Die haben ja angefangen mit Basilikum. Ich verweise auf unsere letzte oder vorletzte Folge, ich weiß es schon gar nicht mehr. letzte Folge. Die haben ja mit Basilikum angefangen und dann hatten sie ja Holunder. Und wenn sie jetzt noch eine dritte und aller guten Dinge sind drei, da denke ich Pink Grapefruit. Das könnte passen. Und das ist auch etwas, was es auch häufig nicht gibt. Und gerade die machen ja das mit wenig Zucker. Ja. Und dann ist es vielleicht sogar noch leckerer. Ich habe es auf jeden Fall mal verlinkt. Jetzt nochmal die Originalwebseite, die ich gerade gefunden habe. Jetzt keine Vertriebswebseite, sondern wirklich die offizielle. Aber das andere wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann weiß man, wo man es kaufen kann. Aber das können die Leute doch. Ja, stimmt. Das können sie selber finden. Sonst sieht es wieder aus, als ob wir irgendwie gesponsert werden. Genau, da hast du recht. Ja, nee, nicht. Nimm die und dann sollen die Leute selber mit der Suchmaschine ihrer Wahl suchen. Denn wie gesagt, da kommt man in Deutschland relativ leicht dran. Genau. Und es ist wirklich lecker. Auf der Homepage sind auch ein paar Rezeptideen für die Produkte drauf. Das lohnt sich also auf jeden Fall mal drauf zu gucken und dann da was zu probieren. Na, die ist eben rundum gut. Die sieht gut aus. Deshalb für die Bar kann man da schöne Drinks draus machen, die auch schön aussehen durch diese rosa Farbe. Und dann eben auch geschmacklich gut. Mhm. Und gerade weil sie auch nicht so süß ist, passt sie gut. Ja. Also auch zum Mixen. Ich finde auch, sie passt auch gut zu dem Tequila, weil wenn sie süß wäre, würde der Tequila-Geschmack plus der Alkohol auch nicht so zur Geltung kommen. Und so merkt man mal so, ich trinke hier wirklich jetzt einen Longdrink, was auch wirklich gehaltvoll ist. Also jetzt kein 17% Likör drin ist, sondern da ist wirklich ein 40%iger Tequila drin, der darf auch präsent sein. Ja, also ein bisschen süß ist sie schon. Also jetzt nicht, du sagst, wenn sie süß wäre. Also sie ist ein bisschen süß, aber sie ist halt nicht so total pappig süß. Genau. Wie eben andere, insbesondere die mexikanischen Limonaden, wo du immer denkst, oh, ist das süß. Mhm. Und das erschlägt natürlich auch so ein bisschen den Gesamtdrink, weil sich dann dieser Zuckergeschmack in den Vordergrund drängt. Deshalb bin ich auch nicht so sehr für so Mischungen mit süßen Limonaden oder auch mit Cola. Also Cuba Libre, finde ich, ist eben gerade wegen des hohen Zuckergehalts nicht so schön. Da hast du recht, ja. Genau. Ja. Anschließend sind wir weitergegangen. Mhm. Vielleicht kannst du mal zu dem Produkt mal so was sagen und zu der Überraschung, dass er hat, glaube ich, Deutsch gesprochen. Ja, genau. Traficante Mezcal. Mhm. Und da gab es halt den Brand Ambassador, der eben auch aus Mexiko ist, klar, sonst wäre es ja kein Mezcal. Und der hat Deutsch gesprochen. Mhm. Genau, und das war ja an dem Stand, wo wir auch, das war ja so ein Stand, der ganz verschiedene hatte. Und ich war da so ein bisschen überrascht, dass die so eine breite Produktpalette hatten. Da hatten wir auch den interviewt mit dem, was war denn das noch? Das war Rum. Aber genau. Welcher Rum? Und zwar war das der, ich gucke gerade auf die Bilder. Wir hatten ja das Interview hier. Wir haben das Campari Rum. Ja, genau. Da haben wir ja mit dem Kollegen von Campari Rum gesprochen. Ja. Und dann war halt aus dem Mezcal war dann der Kollege Rafael Müller Morales irgendwie derjenige, der uns dann durchs Produkt geführt hat. Also man merkt schon, im Nachnamen Müller klingt schon sehr deutsch. Ja, man war ja Mexikaner. War Mexikaner und das war, glaube ich, auch der erste Mezcal, den wir auf der... Genau, das war der erste. Du hast es jetzt so getan, als wären wir da zum Schluss hingekommen. Da waren wir als erstes, genau, ja, das stimmt. Ja. Mhm. Wir haben es eigentlich hier genau umgedreht, weil wir halt mit was Deutschem anfangen wollten und mit was Deutschem jetzt wieder, also das Englische in die Mitte nehmen wollten, aus taktischen Gründen auch, weil das letzte Interview, also mit Katrin natürlich, das war, was so ein bisschen auch die Grundlagen erzählt hat. Ja. Am besten vermittelt hat. Deshalb mussten wir das so rum machen. Aber wir waren zuerst bei Traficante Mezcal. Traficante Mezcal, so heißt der, so heißt der Mezcal, also der Schmuggler Mezcal. Traficante ist ja der Schmuggler. Ja. Die Flasche sehr, sehr psychedelisch gestaltet. Also, ich glaube, wenn du 20 Mezcal zu viel hast, siehst du genau auch diese Bilder. Ja. Also, es ist eine ganz modern gestaltete Flasche mit so, ja, wie soll ich sagen, wie so ein 70er-Jahre-Disco-Muster drauf, was so, in so einem türkisgrünen, lila Ton gehalten ist. Also, von der Flasche hat mich das ehrlich gesagt nicht angesprochen. Ja. Aber ich fand es geschmacklich sehr gut. Geschmacklich sehr gut. Also die Agave, die spezielle Agave, die da durchkam, das ist ja auch eine aus einer Agavensorte gemacht, aus einer speziellen Sorte. Ja. Die war auch wirklich sehr dominant zu schmecken. Also geschmacklich war die wirklich sehr, sehr präsent und hatte so für mich am Anfang so einen leichten holzigen Geschmack, was ich in so einem Mezcal erstmal gar nicht erwartet hatte. Aber das war wirklich präsent. Also ich fand es super, super interessant. Mhm. Ja. Also war wirklich gut. Mhm. Wollen wir mal gucken, was uns der Raphael so schön zu erzählen hatte. Genau. Die hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Homepage. Ne, die haben sie immer noch nicht. Aufgegangen, ist nämlich auf dem Instagram-Account verlinkt, ja. Bei dem ja auch nicht so viele Beiträge sind, ist ein Link auf der Homepage, aber die steht noch nicht. Ja, das Produkt war ist ganz neu auch, muss man ganz ehrlich sagen. In der Mache. Das heißt, seit der Barkonvent ist noch nicht so viel passiert. Ja. Es sind 9 Fotos drauf. Ja, die fangen an erst und sind auch noch nicht so richtig in Deutschland. Also jetzt natürlich mit dieser Vertretung schon. Aber die fangen wirklich jetzt erst an. Mhm. Also wir haben sozusagen ein neues Produkt, was eigentlich jetzt erst gelauncht wird. Ja. Deshalb nicht wundern, wenn ihr das jetzt noch nicht findet. Die sind jetzt erst gerade in der Launchphase. Ganz genau. Die werden, haben auch gesagt, bis Mitte des Jahres brauchen, bis die einigermaßen dann am Start sind. Aber ein Produkt, was wirklich vom Geschmack her sehr edel ist. Mhm. Also auch so ein Spitzenprodukt. Ja. Also kann man auch sehr empfehlen. Mhm. Gut, ich würde sagen, Raphael, ja, dann mal Ton ab. Ja. Ja, zurück immer. Ja. Was willst du denn sagen? Ja, also insgesamt eine gute Erfahrung. Ja. Ich bin halt vorsichtig an das Thema rangegangen, weil ich eben ja, doch vielleicht ein Vorurteil hatte gegenüber Tequila und Mezcal. Gut, Mezcal kannte ich nun gar nicht, aber Tequila eben. Und ich muss sagen, danach, meine Güte, was kann man da für gute Sachen rausmachen? Ja. Aber wie gesagt, man muss es letztlich nachhaltig machen, weil die Ressourcen da endlich sind. Mhm. Und ja, ne? Und es wird halt immer schwieriger, blaue Agaven dann auch zu finden. Und dann werden die eben möglicherweise sogar zu jung geerntet. Und ja, das ist nicht gut. Mhm. Ja. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist ein Problem. Also dementsprechend sollte man auch beim Konsum, kann man das natürlich ein bisschen steuern, was für Produkte man dann zu sich nimmt. Als Konsument kann man das also beeinflussen. Ja. Ganz klar, momentan ist wieder ein Mezcal-Tequila-Hype da. Dementsprechend das ist auch gut so, weil die Pflanzen brauchen ja auch etliche Jahre, um zu wachsen. Das heißt, der Punkt. Das ist nicht wie beim Zuckerrohr, wo sofort Neues nachwächst. Ja. Und wo man alle 7 Jahre sagt, so jetzt setzen wir mal eine neue Pflanze. Und also hier muss man allein schon erstmal 7 Jahre warten, bis es überhaupt soweit ist. Weil man kann nicht einfach anpflanzen und sagen, naja, da wird da jetzt irgendwie eine Agave raus. Da muss man erstmal 7 Jahre Geduld haben. Und wenn man sie dann abholt, also aufbraucht, dann muss man wieder 7 Jahre warten. Also das ist schon alles schwierig. Und eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben, bemühen sich da jetzt eben auch um Nachhaltigkeit. Also auch gerade auch wieder Trafikante Mezcal. Und das ist auch wichtig. Also, aber wie gesagt, die Nachfrage ist groß und nicht jeder bemüht sich um Nachhaltigkeit. Und dann, ja, ist das natürlich ein Problem. Mhm. Ja, also ich spoilere euch schon ein bisschen was mal für die nächste Folge mit Katrin. Auch das Thema, wenn man jetzt Nachhaltigkeit und an Agaven anspricht. Auch die Leute, die kein Tequila trinken, können das beeinflussen. Denkt mal über euren Konsum nach, über Agaven-Dicksaft. Der natürlich auch im sehr, sehr großen Stil als Zuckerersatzstoff, Süßungsmittel hergestellt wird. Das heißt, da holzt man. Sollte man nun gar nicht. Gar nicht. Ja. Also, wofür braucht man Agavendipsaft? Also, es gibt so viele andere Süßungsmittel. Ja, vom einheimischen Honig angefangen. Ja, von mir sogar Ahornsirup. Ja. Na gut, der kommt dann meistens aus Kanada weit weg. Aber ich meine dann, ob der Agavendipsaft aus Mexiko kommt oder der. Der Ahrensirup aus Kanada ist dann auch nochmal nur ein geringer Unterschied. Und ja, dann lieber Zuckerrüben nehmen. Die wachsen ja heimisch. Die wachsen ja heimisch. Ja. Da kann man auch ganz gut damit süßen. Ja, und Zuckerrohr ist auch dann ein besseres Süßungsmittel. Ja. Also überlegt euch das mal, auch da, wenn man kein Tequila-Mezcal-Trinker ist, kann man das mit beeinflussen, kann man den Leuten quasi vor Ort auch unterstützen, indem man halt vielleicht gerade nicht dann den günstigsten Agaven-Dicksaft aus dem Discounter dann verkauft, weil ich glaube, da wird nicht auf Nachhaltigkeit im Anbau geachtet. Finde ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, von meiner Seite so. Ja, können wir durch, also wie gesagt, ich kann durchaus empfehlen, sich mal für neue Produkte zu öffnen. Ich meine, das hat sich auch gerade wieder gezeigt. Denn wenn das nicht eines der Schwerpunktthemen des Barkonvents gewesen wäre, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, oh ja, jetzt trinken wir mal Tequila. Mhm. Ja. Absolut. Also da gebe ich dir von ganz recht. Das war ab und zu gezwungen zu werden, was zu machen, ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Also Zwang ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wir haben uns ja darauf geeinigt. Ich habe gesagt, komm, lass uns auf uns zukommen. Ja. Und letzten Endes, wenn ich jetzt rückblickend betrachte, haben wir alles richtig gemacht. Mhm. Mhm. Ja, also kann ich auch sagen. Die Bandbreite, die wir getestet haben, komplett unterschiedlich, von bis. Produkt unterschiedlich, regionsunterschiedlich. Ich glaube, da haben wir für den Barkonvention relativ große Bandbreite gemacht, natürlich nicht die Tiefe, aber wir haben jetzt ein bisschen ein Auge drauf, das heißt auch in zukünftigen gegen Probieraktionen oder Messen oder wo auch immer wir unterwegs sind, kann man ja mal hier und da mal was probieren, was Neues, was auf dem Markt passiert. Und man sieht, wenn man nach diesen 80er, 90er Jahre Trauma erstmal durch ist in dem Bereich Tequila Mezcal, gibt es da auch total klasse Sachen. Ja, nee, das muss man sagen. Und auch für die ganze Mixology-Geschichte ist es natürlich auch ein tolles Produkt. Ja. Weil es bringt natürlich einen hohen Eigenflavor mit, einen hohen Eigengeschmack. Mhm. Es bringt natürlich auch die alkoholische Komponente mit. Und also da kann man auch im Bereich Mixology sehr, sehr viel machen. Mhm. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, gerade wenn man Barmixer ist, sollte man auch immer offen sein und gucken, was es denn da sonst noch gibt. Denn ich denke, davon lebt das Geschäft auch. Wie geht's bei uns weiter? Naja, die nächste Folge ist ja gesichert. Ja, mit Katrin. Mit Katrin. Ja, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Dann haben wir ja die Möglichkeit, tatsächlich auch über Essig zu machen. Mhm. Ich würde das auch gern zeitnah machen, weil ich noch einen winzigen Rest von dem Balsamico aus Modena habe, den ich gekauft habe für 70 Euro, 100 Milliliter. Mhm. Und den sollten wir auch probieren. Und dann gibt es ja auch einheimische Essighersteller, die uns auch ein Sample zukommen lassen würden. Ja, plus gibt es welche, die ich eingekauft habe, die auch sogar Königshäuser beliefern. Mhm. Also Essig fände ich jetzt wirklich gut. Mhm. Ich glaube, wir machen Essig-Folge oder Essig. Also jetzt kommt erstmal nochmal Tequila Super Spezial und dann gucken wir uns nochmal nach Essig um. Ja, genau. Also fänd ich auch. Das wäre dann auch mal was Nicht-Alkoholisches, was wir mal wieder machen müssen, sonst gehen uns die Nicht-Alkoholhörer verloren. Ja, dann haben wir steht immer noch aus die Limonadenfolge von deinem Provider. Ja. Dürfen wir auch nicht auf die lange Bank schicken, denn sonst macht dein Provider pleite. Ach, glaube ich nicht. Also der ist gut im Geschäft. Wenn der Auswahl, die der vorhält, und dann noch am Stadtrand. Ja, aber der liefert ja alle hochwertigen Veranstaltungen plus alle hochwertigen Startups und Hotellerie und Co. Also ich mache mir da wenig Gedanken. Da mache ich mir drei Gedanken. Der Provider ist gut. Ja, also es gibt hier in Berlin in der Nähe von Heckbiets Wohnung in der neuen Mitte am Stadtrand gibt es einen Limonadenprovider. Naja, wenn der Flughafen erstmal fertig ist, dann ist das ja wirklich da, das ist der Nabel der Welt. Ja, ist es so. Ich sag's ja, strategisch. Also Peter wohnt direkt unter den Flugzeugen. Genau, richtig. Direkt aus dem Terminal, bisschen, bei mir in die Küche. Na, wie der Stoiber sagt, da können Sie direkt rückt der Flughafen näher an Bayern. Genau, richtig. Naja, also wir werden sehen. Und da ist eben noch dieser Provider. Aber Flughafen, du als Betroffener, Gibt's schon, was glaubst du, wird der fertig dieses Jahr? Ich hatte mir ja vorgenommen, nochmal eine Katastrophentourismus zu machen, mir das mal anzugucken. Weil wenn ich jetzt rechne, im Oktober soll es fertig werden. Das heißt, dann müssten sie ja irgendwie Mitte des Jahres mal den ganzen Dreck mal aufräumen. Mhm. Und wenn dann Mitte des Jahres mal so eine Tour nochmal machen ja, sollte. Ja, du brauchst ja sowieso 9 Leute. Ja, genau. Dann machen wir mal eine Tour und gucken uns das nochmal an. Na, 8 Leute braucht man noch. 8 Leute. Die machen halt das immer mit so einem kleinen Bus. Ja. Und dann nehmen sie einen Preis, den haben sie natürlich nochmal erhöht. Ja, ja, unverschämt. Ja. Kannst du dich erinnern, als wir das erste Mal da waren? Ja, haben wir 10 Euro bezahlt. Ja. Das zweite Mal haben wir dann schon. Ich glaube, über 30 oder so. 35 ja, ja, oder sowas ja, war ja. das, gell? Naja, 380 durch 8. Ja. 380 durch 8. Meine 380 durch 8, ich weiß. Ja, nicht, irgend ja. sowas, ja, war das. Ja. Und ja, und jetzt da haben sie es nochmal erhöht. Naja, die wissen, da gibt es ein öffentliches Interesse. Ja. Demand ist da, die Leute. Na, die Leute kommen. Irgendwo muss das Geld ja herkommen, wenn der Flugzeug am Jahr 1 Million Euro kostet, am Tag 1 Million Euro kostet, muss man es wieder einspielen. Da gaben sich ja auch die Besuchergruppen die Klinke in die Hand. Wirklich, also, ja. Und das bei dem Preis. Genau, man hat auch gemerkt, das hat die Leute vor Ort, die gearbeitet haben, nicht wirklich interessiert, gell? Diese Sicherheitssimulation haben sie ja. gut gespielt. Ja, die Sicherheitssimulation, oh, wir hätten dann Bus voll Terroristen sein können. Ja. Also, die, es ist ein Theater vorher ein Gewesen gemacht worden um diese Sicherheitskontrollen. Und dann reicht der Wink. Der Wink, da war doch gar keiner da, nee, als wir genau. rausfahren wollten wieder. Ja, ja. Da haben sie noch einen von Weitem herbeigewunken. Gehupt haben sie den. Gehupt, genau. Und dann kam der angelaufen und hat den Knopf gedrückt. Nur. Knopf von der Schranke gedrückt. Also da hätte jetzt sonst wer durchfahren können. Mhm. Das fand ich schon seltsam. Naja, und andere Dinge fand ich halt auch seltsam. Also, naja, also unsere Führerin, die Frau Snowden, nicht wie der Edward, sondern genau. mit UN am Ende, die, na gut, die war natürlich geschult und alles, aber die hat auch sehr offen gesprochen, hat dann auch auf Fehler hingewiesen zum Beispiel. Dass die Zufahrt von der Autobahn ein bisschen kurz ist. Mhm. Dass es dann leicht zu Rückstaus auf der Autobahn kommen kann. Ja, und solche Sachen. Und dass sie die Straße vergessen hatten. Also sie hatten der Autobahnzubringer war der einzige Zubringer. Sie hatten nicht damit irgendwie vergessen, dass er nicht jedes Auto auf der Straße fahren kann. Ja. Und dann haben sie schnell noch hektisch nach dem ursprünglichen Eröffnungstermin noch eine Straße gebaut. Muss ich mal vorstellen, der wäre rechtzeitig ans Netz gegangen. Da hätten sie zum Beispiel so Koffertransportdinger da gar nicht hinbekommen, weil es keine Straße gegeben hätte. Du musst ja Mindestgeschwindigkeit 60 Stundenkilometer auf der Autobahn haben. Ja. Und so ein Kofferwagen hat das nicht. Nee. Also unglaublich. Also nur so ein paar Planungsfehler. Und ich glaube ja immer noch, dass es mit den Rolltreppen schwierig wird. Ich glaube auch. Das wird sich da oben stauen ohne Ende. Die Leute werden quasi am Check-in stehen und das Anstellen wird auf der Rolltreppe passieren. Ja, genau. Naja. Also das wird alles noch sehr interessant werden. Es gibt ja demnächst mal doch wieder so ein Field Day, wo die Leute wieder testen können. Ja, ja. Könnte man sich auch melden, aber ist unter der Woche wahrscheinlich. Ja, muss man mal gucken. Na, wir werden berichten, wenn wir da sind. Ja. Gut, nach wie vor. Leute, es gibt immer keinen Gewinner für unser handgemachtes Custom-Made-T-Shirt. Was ist da los bei euch? Keine Bewertungen, keine Kommentare. Ja. Keiner hat geschrien, ey, ich will ein T-Shirt haben. Ist unser Logo so schlecht oder unser Podcast so schlecht oder wollt ihr nicht kommentieren? Was ja, ist bitte da los? Kommentiert mal. Wie gesagt, bei iTunes, bei Spotify sind wir jetzt auch. Genau, wir sind auch bei anderen Plattformen, weiß ich nicht, wo wir noch sind. Wir sind jetzt bei multiplen Plattformen vertreten. Also bitte bewertet uns und rechnet sich. Rechnet sich, genau. Genau. Genau, super. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir hören uns dann bald wieder. Ja. Dann vielen Dank gut, und vielen bis bald. Dank, bis tschüss. Bald. Tschüss.